Und wenn er ihnen verlesen wird, sagen sie: Wir glauben an ihn. Gewiss, es ist die Wahrheit von unserem Herrn. Wir waren ja schon vor ihm, Allah, ergeben.